Und am Tag, da er sie alle versammelt, hierauf er zu den Engeln sagen wird: Diese da pflegten sie euch zu dienen?